Ganz ehrlich, dein Lieblingspodcast mit Guido und Hassan. Auch von mir ein Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hassan, was haben wir heute anders gemacht? Genau, ich hoffe, die Zuhörer können es auch hören. Ich habe mir ein Mikrofon besorgt. Nein, ehrlich jetzt? Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei den Zuhörern entschuldigen für die katastrophale Tonaufnahme der letzten Stunde. Der letzten Woche. Wir sind wieder voll im Lehrermodus der letzten Stunde. Ja, genau, nicht der letzten Stunde, der letzten Woche. Genau, der letzten Folge quasi. Und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Dafür haben wir heute wieder ein ganz tolles Thema, das wir mit euch bearbeiten wollen. Und genau, das heißt, Guido, willst du es gerade sagen? Ja, sehr gerne. Also, unser heutiges Thema ist Bildung. Hassan, was stellst du dir unter Bildung vor? Genau, Bildung und Wissenschaft ist unser Thema. Was ist eigentlich Bildung? Ich habe letztens einen sehr guten Freund, zwei sehr guten Freunden zugehört über einen Live-Channel quasi, dass sie so, die haben sich halt unterhalten. Mhm. Und Bildung ist ja auch immer etwas, also man versucht quasi, während man sich weiterbildet oder während man sich Wissen aneignet, immer etwas zu verstehen. Und wenn wir mal diesen Begriff uns angucken, verstehen, ist zusammengesetzt aus ver und stehen. Im Englischen heißt dieses Wort verstehen ja understand und ist auch zusammengesetzt aus den zwei Begriffen under und stand. Mhm. Und interessant finde ich, dass es halt, um etwas zu verstehen, muss man erstmal stehen bleiben. Du musst erstmal so halt anhalten und um dich herum gucken und um die Wahrheit und die Wirklichkeit zu begreifen. Mhm. Das heißt eigentlich für mich auch, und dabei habe ich mich jetzt auch, also ertappen wir uns wahrscheinlich alle, dass wir uns sehr, sehr schnell ablenken lassen, indem wir wie Zombies oder wie viele sagen würden noch Smombies, also Smartphone-Zombies, und anderen von Instagram, Facebook oder sonst irgendwas, weil letzten Endes, natürlich gibt es auch viele gute Sachen bei, aber ich glaube, die Allgemeinheit oder die Mehrheit der in Deutschland lebenden Menschen, die lassen sich da von Informationen vollballern. Ja. Und können das gar nicht mehr unterscheiden. Ja, das stimmt. Deswegen denke ich wirklich, dass wenn man sich Wissen aneignen möchte oder Bildung sich aneignen möchte und etwas verstehen möchte, dann muss man erstmal stehen bleiben. Ja, bleib mal stehen, komm mal runter, tu mal alles beiseite und widme dich dem, was du wirklich an Wissen erlangen möchtest. Ja. Finde ich eigentlich ein interessanter Gedanke. Du hast mich ja letzte Woche oder letztes Wochenende auch gefragt, wie das auf Polnisch ist mit stehen. Da ist ja dieses Präfix verstehen, ne? Ohne ver, also ohne das Präfix heißt es ja dann stehen bleiben, ne? Und im Polnischen ist das komplett anders. Da heißt stehen stać, also im Infinitiv, und verstehen heißt dort rozmawiać. Und das klingt überhaupt nicht ähnlich, ne? Also der Wortstamm ist halt nicht der gleiche und das Präfix ist halt was ganz anderes, ne? Da ist das zum Beispiel nicht so. Aber der Gedanke, das finde ich schon eigentlich interesting, auf jeden Fall, ja. Also wenn ich mal, im Türkischen heißt verstehen anlamak, hat zwar nichts mit stehen zu tun, aber anlamak, die ersten zwei Buchstaben, wenn man die, also an, das heißt nur diese zwei Buchstaben, an heißt Moment. Ah, okay, interessant. Also der Moment, an, dieser Moment. Und man muss diesen Moment einfach mal innehalten, stehen bleiben quasi, wie das deutsche Wort das wieder sagt. Nochmal eine ganz kurze andere Frage, Guido. Woher kannst du eigentlich Polnisch? Woher ich Polnisch kann? Also erstmal habe ich ja osteuropäische Wurzeln. Ein Teil meiner Familie kommt aus dem heutigen Polen. Also heute leben da die Masuren. Also es ist so ein so ein Volk oder quasi so ein Gebiet, so wie Nordrhein-Westfalen oder so, ist im Norden von Polen. Früher war das Ostpreußen und ein Teil meiner Familie lebte halt noch zu dem Zeitpunkt dort. Ja, und dann habe ich ja noch eine bezaubernde Verlobte, die polnisch aufgewachsen ist, ist zwar auch in Deutschland geboren, hat aber auch ähnliche Roots wie ich. Und und dann habe ich irgendwann Polnisch gelernt, weil für mich klar war, dass wir irgendwann ihre Verwandtschaft in Polen besuchen. Und sie hat ja auch eine 90-jährige Oma und dann habe ich mir so gedacht, so ey, wenn ich nach Polen komme, was ist das, wenn ich mit der nicht sprechen kann, voll unhöflich. Und dann habe ich irgendwie ein bisschen Polnisch gelernt und dann wurde daraus so eine Leidenschaft und dann habe ich in der Uni ungelogen 3 oder 3,5 Jahre Polnisch gelernt bis B1. Ja. Ja, mega stark von dir. Du hast ja auch Wissen angehalten. Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich jetzt, ist ja so ein richtig cooler Übergang zu unserem Thema Bildung, weil wir wollten ja erstmal über unseren eigenen Bildungsweg reden. Und vielleicht könnten wir jetzt jeder einmal so eine kurze Übersicht geben über die Steps und die Wege und Steps, die wir so gemacht haben, bis zu dem, was wir jetzt sind, ne? So Lehrer. Wie ist es dazu gekommen? Ja. Was war unser Weg dahin? Das wäre interessant. Willst du mal anfangen? Ja. Ja, gerne. Also wir haben uns das auch so überlegt. Also wir haben uns natürlich nach der ersten Folge Feedback eingeholt von gewissen Bekannten, Verwandten und Freunden. Und ein Feedback war auch, dass man den Sprecher, also uns beide, Guido und Hassan, quasi ein bisschen näher kennenlernt. Wir wollen euch jetzt natürlich nicht zutexten, aber wir werden versuchen, immer wieder ein bisschen von uns auch preiszugeben. Genau. Wie war mein Werdegang? Grundschule, Kindergarten ist, glaube ich, klar. Brauche ich nicht viel zu sagen. In der Grundschule muss ich aber mal selber sagen, das Grundschule war echt nicht so einfach für mich. Also ich hatte kein gutes Zeugnis, muss ich jetzt auch ehrlich zugeben. Und am Ende der Klasse 4 hatte ich auch wirklich nur eine Empfehlung für die Realschule bzw. Hauptschule, aber nicht fürs Gymnasium. Das hat mein Herz natürlich gebrochen. Krass. Nein, Spaß. Krass. Mir war das damals ziemlich egal, auch wenn mein Vater da komme ich später nochmal zu, gar nicht zufrieden war. Auf jeden Fall habe ich dann die Realschule besucht in meinem Heimatdörfchen damals noch, habe die dann 5 Jahre besucht, habe einen guten Abschluss hingelegt, muss ich sagen, ohne zu lernen, ganz wichtig, darauf komme ich nochmal zurück. Ich habe mich noch nie hingesetzt, also während meiner Realschulzeit, und habe gelernt, noch nie. Ich habe immer die Hausaufgaben so in 5 Minuten fertig gemacht und am Ende der Klasse 10 hatte ich einen Durchschnitt von 1,9. Not bad. Ja, obwohl ich auch nicht immer so ein Streber war, in Anführungsstrichen. Bis zur 7. Klasse einschließlich hatte ich immer so 3,6, 3,7, 3,9, 9er Durchschnitt. Und ab der 8., wobei das ja bei einigen oder den meisten eigentlich genau andersrum ist, ab der 8., wo die Pubertät eintritt, sind die immer voll schlecht, war das bei mir ganz anders. Ja. Ich war sogar die letzten 2 Jahre meiner Realschulzeit Schülersprecher. Okay, cool. Genau. Voll engagiert. Ja, war echt so im Nachhinein, nein, aber also damit habe ich mich immer gebrüstet bei den anderen. Ja. 2 Jahre Schülersprecher gewesen und so. Weißt du, was ich überlegt habe? Naja. Ganz kurz, um reinzugrätschen. Wir können ja mal so machen, wir machen immer so etappenweise, können wir über unsere Steps reden. Ich würde dann jetzt kurz über meine Steps reden und dann würden wir einfach nochmal Oberstufe anschneiden und dann das Studium. Ja, dann haben wir ein bisschen mehr Abwechslung, dann klingt das nicht so monoton, wenn die ganze Zeit einer spricht. Wobei ich dir auch sehr gerne zuhöre, Brudy. Ja, nee, ich höre mir selber nicht zu. Ja, nein, alles cool, Mann. Hau rein. Ja, genau, also bei mir war es sogar relativ ähnlich. Ich war in der Grundschule richtig, richtig schlecht, ne? Also ich war halt so ein Träumer, sehr verträumt. Und ich hatte auch die ersten, zweiten Klasse, ich war so schlecht in Rechtschreiben. Mega. Und jetzt bist du aber warte, jetzt kommt's auch noch. Das Krasse war damals so, meine Deutschlehrer hatten meinen Eltern quasi diagnostiziert, ne? Also Lehrer können ja Diagnosen machen, und die haben einfach gesagt, ja, ihr Kind ist Legastheniker. Also die haben mich einfach direkt schon so abgeschrieben, quasi, ne? Ach, der Lehrer hat das einfach so gesagt, ohne irgendeinen Test? Ja, nein, also schon Test, ne? So, also beim Schreiben lernen halt, ne? Ich habe ganz normal Schreiben gelernt. Ja, aber jetzt ohne diese medizinischen Tests. Ja, genau. Also es gibt ja diese Schreibtests, Hamburger Schreibprobe, Lese-Stolper-Tests und keine Ahnung was. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, das auszuwerten. Und ab einem gewissen Fehlerquotienten kann man dann halt feststellen, dass eine Legasthenie vorliegt oder nicht. Und tatsächlich habe ich dann auch damals die Empfehlung bekommen, also in der 2. Klasse, glaube ich, auf eine Förderschule zu gehen. Und da waren meine Eltern natürlich straight gegen. Und die haben mich dann, gepusht nicht, aber die haben dann halt geguckt, dass ich Gas gebe, ne? Und dann habe ich sogar am Ende der 4. Klasse eine eingeschränkte Gymnasialempfehlung bekommen. Ja, und dann... Das ist mega. Obwohl ich 2. Klasse die Empfehlung hatte, ich wäre Legastheniker, ne? Musste mal reinziehen. Ja, genau. Und und dann ging es für mich weiter in der Schule. Ich war dann am Gymnasium. Und ich dachte, ich werde Gangster-Rapper und habe dann in der 7. Klasse voll verkackt. Ja. Also ich habe immer noch hier, also voll die Rap-Skills. Nein. Ja, aber ich habe dann... Hat der aber wirklich übrigens? Ja, gesagt. Ja, ich, ja, mach mal weiter. Ja, nee, und ich habe dann eine Zeit lang wirklich so einen Film gehabt, so, ne? Ich war so anti alles irgendwie und war dann echt, hatte auch so keinen Bock auf Schule und bin in der 7. Klasse abgegangen und bin dann auf die Schule gekommen, an der ich heute Lehrer bin. Und dazu erzähle ich dann später auch noch was. Genau. Und da habe ich dann irgendwann, also, ganz kurz noch zu Ende, ich habe dann irgendwann ähnlich wie bei dir, 8., 9. Klasse, hatte ich zwar auch noch so eine Trotzphase, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so, ey, ganz ehrlich, wenn ich in der Schule aufpasse, muss ich weniger zu Hause machen. Und gleichzeitig hatte ich diesen Gedanken, auch wenn ich denke, dass das ganze Wissen, was ich mir da aneigne, gar nicht mehr so wichtig ist, oder, ja, was heißt wichtig? Wichtig ist eine allgemeine Bildung auf jeden Fall, aber zu dem Zeitpunkt begreift man das nicht als junger Mensch, ne? Und dann war für mich immer klar, ich muss das für mich instrumentalisieren. Also wenn ich jetzt gute Noten schreibe, habe ich einen besseren Abschluss und habe dann mehr Möglichkeiten. So habe ich dann immer gedacht, ich habe quasi meine Noten nur als Werkzeug für meine, ja, Gestaltung meines Lebens gesehen, ne? Falls du mal später berühmt wirst, wird dir diese Frage wahrscheinlich oft gestellt. Aber hast du die Schule abgebrochen, also dein Gymnasium quasi, ja, was heißt abgebrochen? Hast du vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt, damit du Gangster wirkst? Nein. Was für eine Frage. Ja, muss sein. Kann ja Nein. sein, dass du sagst, ey, um meine Story so ein bisschen zu pushen, damit ich sagen kann, ich wurde von 5 Kugeln getroffen. Nein, auf gar keinen Fall. Damit sich das besser verkauft oder so. Ja, klar, ich wurde durchlöchert. Genau. Ja. Aber ich habe wirklich schon mal ein Messer an der Kehle gehabt wegen Rap, ne? Also... Ja, echt? Ja, es war richtig krass, Mann. Aber das ist eine andere Geschichte. Also das Ding ist so, weißt du, Rapper sind ja immer so großkotzig und so. Jeder disst jeden und gerade die jungen Leute, alle große Klappe, ne? Ja, und dann gab's halt so so eine rivalisierende Gang, sag ich mal, die auch Musik gemacht hat. Und die haben dann irgendwann in der Disco standen, die vor mir und wollten mich abstechen. Also es war schon crazy, so mit 16 war das. Ja, es war krass, Mann. Okay. Aber das hat sich alles geregelt damals. Aber ich war nie so, also ich hatte nie diese Gangster-Attitude, ich habe mir das irgendwie nie zugetraut. Ich war immer so eine Pussy, ich hatte große Klappe, aber wenn dann einer kam, bin ich schnell nach Hause gerannt. Ach Quatsch, nein. Gut, dass du noch, dass auch nichts passiert ist und dass du unter uns weilst, Guido. Apropos Gesicht an der Kehle, wollte ich schon sagen. Messer an der Kehle, ich mache mal einen Übergang mit Faust ins Gesicht. Das habe ich nämlich bekommen, als ich auf dem Gymnasium war. Sehr guter Übergang. Ich habe die Faust ins Gesicht bekommen, als ich von der Realschule zum Gymnasium übergangen bin, weil ich war wirklich an so einer, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen Elite, auf so einem Elite-Gymnasium, was ich vorher irgendwie nicht gewusst habe, weil ich in einer anderen Stadt quasi mein Abitur gemacht habe und auf einmal, ich musste lernen. Ich wusste wirklich nicht, wie das geht. Ja. Und das ist jetzt, hört sich jetzt blöd an, aber ich wusste nicht, wie man lernt und inhaltlich war das eine ganze, also da war ein Unterschied von Welten. Ja, ja. Und deswegen habe ich auch im Abitur echt so langsam, also die ersten 2 Jahre wirklich abgekackt. Damals war noch Abitur 3 Jahre. Und beim 3. Jahr habe ich die Kurve noch gerade so gekriegt. Und es hat gereicht, dass ich mein Studium antreten konnte. Soll ich schon zum Studium übergehen? Ja, oder? Ich kann ja auch noch ganz kurz erzählen. Also was mir gerade so einfällt, woran ich gedacht habe, war auch, man muss lernen zu lernen, weißt du? So lernen. Das habe ich mir auch. Lernen hat ja ganz viel mit. Das habe ich auch. Lernen hat sehr viel mit Selbstorganisation zu tun und irgendwie auch, wie präge ich mir die Sachen am besten ein, ne? Das ist so mega wichtig. Das hatte ich im Studium sei ich schon, im Abitur gar nicht so krass. Ich war ja im Wirtschaftsgymnasium, habe ja quasi dann so ein ganz normales, allgemeines Abitur gemacht, habe aber dazu in den Leistungskursen BWL und Rechnungswesen gehabt und VWL. Und ich wollte eigentlich ursprünglich in die Wirtschaft gehen und das lag mir auch richtig gut. Also ich hatte voll Bock auf so Marketinggeschichten und so. Ich hatte da auch im BWL hatte ich immer irgendwie eine 1 oder mindestens eine 2+. Also da habe ich echt immer so 13 Punkte war glaube ich schon eine 1, aber 12 Punkte oder hatte immer zwischen 12 und 15 Punkten, immer. Also ich war nie wirklich schlechter. Ja. Und ja, und aber weißt du, was ich gemerkt habe? Ich war dann, also viele kamen von uns in die Oberstufe von so einem anderen Gymnasium, das auch so Elite war. Und ich war schon damals immer so zwischen den Welten. Ich hatte viele Freunde mit Migrationshintergrund und hatte auch irgendwie auch einige Freunde ohne Migrationshintergrund, aber mehr mit Migrationshintergrund. Aber ich konnte mich in keiner der Welten so richtig einleben. Weißt du, was ich meine? Also mit den ganz krassen Deutschen, sage ich jetzt mal so, die auch besser situiert waren als ich zum Beispiel, konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und bei den meisten Ausländern war ich irgendwie zu deutsch. Weißt du, was ich meine? So. Ich verstehe sehr, sehr gut, was also du meinst. Also ich war so mittendrin, so meine Sozialisierung war so, ja, ich wollte so das Beste aus beiden Welten mitnehmen, ne? Also ich bin jetzt auch nicht schlecht aufgewachsen oder so, aber ja, keine Ahnung. So, ich wollte immer so aus allen Welten alles mitnehmen und das war für die eine oder andere Gruppe immer zu viel. Ja, ich verstehe sehr gut, was du meinst, dass du zwischen zwei Stühlen bist quasi. Ja, oder? voll. Ja, weil als Mensch mit Migrationshintergrund in Deutschland, zum Beispiel, meine Eltern kommen ja aus der Türkei, ich bin in Deutschland geboren, also oft ist auch die Frage, ja, bist du Deutscher oder bist du Türke? Es ist schwer, weil irgendwie, also für die Türken hier, die in Deutschland leben, ist es schwer, weil irgendwo bist du nicht ganz Türke, wenn du in der Türkei bist. Bist du so der Türke, der aus Deutschland kommt. Und wenn du hier in Deutschland bist, bist du auch nicht so, wirst du nicht von allen als Deutscher akzeptiert, was eigentlich sehr traurig ist. Weil es spielt doch eigentlich gar keine Rolle. Ist doch egal, ob ich Deutscher bin oder Türke bin. Also einige sagen jetzt von außen betrachtet, nein, du bist Deutscher, nein, du bist Türke. Aber ich kann dich sehr, sehr gut verstehen, dass man irgendwie zwischen den Stühlen ist und nicht so ganz weiß, wo man hingehört. Mhm. Ein Geografieprofessor aus der Türkei hat mal gesagt, also heftiger Typ auch, voll der Brain. Er meinte, die Türken in Deutschland sind so wie ein Gebet zwischen zwei Moscheen. Okay. Weil ein Gebet, also ein Gebet, was in der Gemeinschaft gebetet wird, muss immer in einer Moschee gebetet werden. Aber du bist quasi nicht mittendrin, das, ne? Der meinte das auch. Nein, das ist jetzt nicht negativ gemeint. Er meinte das auch gar nicht negativ. Er hat das eigentlich sehr gut analysiert. Eigentlich müsstest du irgendwo drinne sein, aber du bist irgendwie nicht mittendrin. Du musst weder in der Moschee A noch in der Moschee B. Ja. Aber du müsstest eigentlich in einem von beiden sein. Du bist genau in der Mitte. Ja. Wirklich, genau in der Mitte. Also genau im gleichen Abstand zu beiden. Ich merke auch gerade, um einen Ausblick auf die nächste Folge zu geben, dieses Thema könnten wir in die nächste Folge packen. Ja, das finde ich das richtig cool. Idee. Dann haben wir jetzt schon mal einen Teaser fürs nächste Mal. Dann können wir sagen, wir reden über Integration, Migration oder vielleicht auch Zugehörigkeitsgefühle, also ne, so, oder wie sozialisiert man sich und so weiter. Bildung, wollen wir über Studium reden? Ja, also ich habe mein Studium angefangen mit Informatik und Philosophie, habe aber Informatik dann relativ schnell abgebrochen, weil ich gemerkt habe, oh, da kommst du nicht mit. Da waren auch viele krasse Typen, die schon alles Mögliche in ihrem Leben einfach so programmiert haben. Und da war ich dann sofort raus. Aber kurz, um reinzugrätschen, ich glaube, an unserer Uni war Informatik nicht als Lehramtsfach angeboten, oder? Oder hast du erst woanders angefangen zu studieren? Nee, das war Lehramt zu meiner Zeit. Echt krass, als ich angefangen habe? Ja. Wir haben ja, glaube ich, ungefähr zur selben Zeit angefangen. Da 2009 habe ich angefangen. Ja, ich auch so, den Dreh. Und bei mir war das kein Lehramtsfach. Keine Ahnung, warum. Hm. Auf jeden Fall habe ich dann, also ich wollte, Info habe ich auch nur genommen, weil Sport, wegen NC bin ich nicht reingekommen, ehrlich gesagt, wegen dem NC. Und dann habe ich aber schon mal vorstudiert und Sport und kam, glaube ich, 2 oder 3 Semester später dann durch Quereinstieg rein. Ah, cool. Den Quereinstieg. Genau, und dann war halt Sport und Philosophie mein Fach. Und ja, Studium war cool, echt, also es hat super geklappt. Beste vielleicht Zeit. Auch dadurch, dass ich, ja, war schon echt cool. Also, weil du warst auf dich selber, du warst auf dich selber gestellt, das fand ich mega cool. Du konntest machen, was du willst, wann du willst, wie du willst. Und damit kam ich viel, viel besser klar, weil ich vor allem auch mein Fokus auf das gesetzt habe, was mich interessiert hat. Ja, mega. Und nicht so wie in der Schulzeit, dass du deine Konzentration auf alle Fächer richten musst, ne? Deswegen bin ich auch echt froh, dass ich die Schulzeit gemeistert habe. Und ab dem Studium hat es mir dann auch echt Spaß gemacht, nach Wissen zu streben, sich weiter und fortzubilden. Ja, also bei mir war das auch ähnlich. Ich bin ja interessentechnisch, wie du sicherlich schon gemerkt hast, seit wir engeren Kontakt pflegen. Ich bin ja mega breit aufgestellt. Also ich interessiere mich für sehr, sehr viele Sachen und genauso habe ich auch meine Studiengänge gewechselt. Ursprünglich wollte ich ja was mit Medieninformatik und Gestaltung machen. Habe das auch angefangen zu studieren. Hab dann aber so gedacht, so ey, die beste Zeit hatte ich an meiner Realschule. Und ohne Scheiß, schon als ich angefangen habe zu studieren, war für mich klar, wenn ich irgendwo hin will, ich habe auch eigentlich auf Gymnasium und Gesamtschule anfangs studiert, habe das dann umschreiben lassen am Ende. Und für mich war irgendwie klar, ey, diese Schule hat mich so krass geprägt, ey, dass für mich klar war, ich will Lehrer dort werden. Und wenn nicht dort, dann will ich diesen Spirit, den ich dort aufsaugen konnte, an einer anderen Schule verbreiten, so weißt du, und weitergeben. Das hat mich echt so beflügelt. Und dann im Studium selber fand ich auch richtig cool, so einfach, ich habe dann Germanistik, also Deutsch auf Lehramt studiert, obwohl ich ja in der ersten, zweiten Klasse Legastheniker war, angeblich. Ja, und irgendwie, das hat mich voll geflasht. Also ich habe dann auch in der Studienzeit mega viel mitgenommen. Ich habe dann noch, weil gerade die Linguistik hat mich mega begeistert. Und dann habe ich noch Russisch gelernt, dann habe ich noch mein Französisch wieder ein bisschen aufgefrischt und noch Spanisch gemacht. Also Spanisch hatte ich auch in der Oberstufe, habe ich dann auch nochmal quasi im Studium aufgefrischt. Also ich habe dann von diesem Sprachzentrum oder wie das hieß, weiß ich gar nicht mehr, habe ich dann diese ganzen Kurse mitgenommen und habe dann Sprachen nochmal so gelernt, nebenbei, neben dem Studium. Und das war mega cool. Und krass. Ich habe dann gemerkt, dass mich das alles voll angebockt hat. Also Uni war... Also ich habe auch wirklich viel interessenmäßig gemacht und nochmal auf das Philosophiestudium. Das hat auch meine Persönlichkeit mega geprägt. Also wer nicht weiß, was er studieren soll, Philosophie ist mega geil. Es hat mich verändert. Also ich, apropos Philosophiestudium, bevor ich jetzt meine nächste Frage an dich stellen wollte, gehe ich da auch mal kurz drauf ein. Philosophiestudium, ich habe gemerkt, wo ich angefangen habe, Philosophie zu studieren, ich hatte das auch schon auf dem Gymnasium, also im Abitur und auch schon vorher auf der Realschule, aber im Studium habe ich echt gemerkt, dass vieles, was wir da besprochen, also es war ja vor allen Dingen sehr analytisch, an unserer Uni ist das dafür bekannt, dass die Philosophie, die da gelehrt wird, sehr, sehr analytisch ist, also analytische Philosophie, und dass viele Ansichten auch so, wo ich dachte so, ey, mega, das ist eigentlich genau das, was ich auch denke oder was ich schon, was mich schon durch, wodurch ich, wo also wo mich meine Eltern schon mit beeinflusst haben und mich so erzogen haben, kommt eigentlich in der Philosophie vor. Und das hat mich wirklich auch nochmal bestätigt und wie du gesagt hast, auch nochmal bekräftigt in dem. Ja. Und auch nochmal weitergebildet, nochmal so deinen Horizont erweitert. Ja. Aber kurze andere Frage, kannst du mal beschreiben, also einfach nur so auch als kleiner Aufhänger, beschreib mal die Sicht auf das Studium oder auf die Uni, bevor du angefangen hast zu studieren. Wie war das damals bei dir? Und wie ist es jetzt, nachdem du es abgeschlossen hast? Oh, gute Frage. Ja. Also am Anfang dachte ich immer so, bevor ich das Lehramtsstudium angefangen habe oder generell studiert habe, habe ich immer so, ja, keine Ahnung, so, ich habe immer so diesen typischen Student im Kopf, ne, der so mit einer alten Gazelle rumfährt. Nein, ja, mit so einem alten, klapprigen Fahrrad oder so. Und irgendwie hatte ich auch immer diese krass Alternativen im Kopf, die dann irgendwie so im Stadtpark irgendwie Slacklinen, kennst du Slackline? Wo die dann so Gurte um Bäume spannen und dann balancieren. Ja, genau. Und das waren für mich immer diese typischen Studenten. Und ich war am Anfang auch geprägt durch meine Sozialisierung irgendwie, habe ich immer gedacht, boah, nee, da willst du nicht dazugehören, jetzt mal ohne Scheiß. Obwohl ich das auch, also früher war ich auch, muss ich dazu sagen, nicht so reflektiert. Also heute bin ich eher so für Nächstenliebe und leben lassen, ne? Aber früher habe ich mir immer gedacht so, ey, was für Freaks. Und dann wirst du auch so, wenn du studierst, ne? Und dann, als ich studiert habe, bin ich tatsächlich nicht so geworden und die Vorurteile haben sich da aufgelöst. Und jetzt im Nachgang würde ich sogar ganz oft sagen, und deswegen mache ich ja so manchmal noch so Kurse und Fortbildungen fürs Lehramt in der Uni, im Nachgang würde ich sagen, ich würde jederzeit, wenn ich die Zeit hätte und weiterhin Geld verdienen würde, ne, das ist so, man kann nicht ohne, ist einfach so, würde ich nochmal zurückgehen. Ich hätte Bock nochmal so irgendwie 2 Jahre, paar Semester irgendwas Cooles nochmal zu studieren oder so. Ich finde Bildung sowieso voll geil, also mega. Wie sieht es denn ja, bei dir aus? Auf jeden Würdest du nochmal zurückgehen? Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber nicht wegen dem Lifestyle. Also die Frage war auch nicht eher auf den Lifestyle gerichtet, sondern so von der Bildung und vom Wissen, vom Grad der Schwierigkeit und des Inhalts quasi. Wie hast du das denn so empfunden, vorher und nachher? Ja, Also ich stell ja einfach mal eine Frage gestellt. So jetzt, viele denken sich ja so, okay, da ist mein Deutschlehrer, ja. Der hat Germanistik studiert, Linguistik studiert und was weiß ich nicht was alles. Wie hast du sein Wissen eingeschätzt? Mhm. Oder wie hast du dir das Studium vorgestellt? So, also ich bin ganz ehrlich, wenn man vor einer Sache steht, das habe ich jetzt irgendwie ganz oft gemerkt, Studium und dann auch später Referendariat, ne, fürs zweite Staatsexamen. Vorher denkt man immer, das ist alles super schwer. Aber ich glaube, wenn man mittendrin ist und bis dahin irgendwie auch locker durchgekommen ist, ich glaube, auch für alle Sachen hat man so eine gewisse Muße. Und ich merke für mich, ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, aber ich lebe das, ne? Ich bin gerne Lehrer. Ich gehe gerne in die Schule, arbeite mit Kindern. Und ich habe für mich gemerkt, so, wenn ich mittendrin war, fiel es mir mega leicht, aber davor hatte ich immer, also gut, währenddessen hatte ich auch einen nötigen Respekt, sage ich mal, vor den Sachen, habe es auch ernst genommen. Aber es fiel mir alles viel, viel leichter, als ich zu Beginn dachte. Zu Beginn habe ich echt mega verzweifelt, dachte so, boah, das wird voll hart, studieren und so, das wird ganz, ganz anders. Und auch Referendariat habe ich vorher mal gedacht so, nee, boah, das wird voll hart und so. Weil die meisten Leute machen einen ja auch verrückt. Man hört ja auch, das ist ja auch sowas, man hört gerne immer auf das Schlechte, stellt sich dann darauf ein, aber in Wirklichkeit ist alles vielleicht doch gar nicht so hart, wie man denkt. Also bevor ich angefangen habe zu studieren, dachte ich immer so, boah, krass, der Sportlehrer, der ist voll der heftige Sportler, der kann alles. Oder ich dachte immer, dass der Deutschlehrer, der hat studiert, der kann alles, so, ne, die können einfach alles, weil das sind Studierte. Ja. So, die waren an der Uni und die haben das studiert. Ey, krass, die haben ein Fach 3-4 Jahre lang studiert, so, ja. Ne? Dachte ich mir immer, und jetzt im Nachhinein, ich denke, dass das Erfolgsrezept eines Studiums, klar muss man sich dranhängen und auch sein Köpfchen einschalten. Aber das Erfolgsrezept finde ich einfach Durchhaltevermögen. Du musst es durchziehen. Ja. Und dazu gehört auch, dass du es gerne machst. Weil wenn du es gerne machst, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen, dann hältst du es auch viel leichter durch. Ja. Also die Zeit durch. Und ich glaube wirklich, dass es, also im Nachhinein, mein Studium, natürlich hat es schwere Seiten, auch leichte Seiten, weil dir Dinge auch sehr Spaß gemacht haben, dann fällt es dir auch einfacher. Aber der Grund, warum ich es geschafft habe, ist ehrlich gesagt, also ich denke, das ist bei vielen so, Durchhaltevermögen. Mhm. Einfach durchziehen. Ja. Anfangen, sich einen Plan machen, wie lange dauert das, wie kämpfe ich mich durch und dranbleiben. Ja. Ich glaube auch. Jeder Professor und jeder Doktor, entschuldige, weil jeder Professor und jeder Doktor, das ist so ein Standardspruch meines alten Fußballtrainers übrigens aus der C-Jugend, die kochen doch auch nur mit Wasser. Ja, ja, klar. Nee, ich denke aber auch, gerade wenn man so sagt, ja, der ist dumm und so. Ich glaube, wirklich dumm ist man nur, wenn man kein Interesse am Lernen hat, weißt du? So, wenn man, also ich glaube, wenn man Interesse hat am Lernen oder daran, sich Wissen anzueignen, dann egal, wie lange man braucht, ne? Also man kann ja auch nicht sagen so, ey, der ist dumm, weil er länger braucht, sondern der macht es halt nur anders, ne? Aber am Ende kann er ja genauso viel wissen wie du, auch wenn er länger dafür gebraucht hat. Ne? So, deswegen glaube ich, der Weg dahin ist egal, es ist nur entscheidend, dass man will, dass man geht. Ja, ich sage meinen Schülern auch immer, wenn sie sich melden und sagen, hey, jetzt habe ich meinen Nachnamen gesagt, das muss man raus. Ja, ich cutte das raus, ich merke mir das. Okay. Ich piepe. sonst kann ich das gerade auch nochmal sagen. Nein, ich piepe es raus, ich habe auf die Uhr geguckt. 3:40 bei mir, okay. Ich sag meinen Schülern auch ganz oft, wenn sie sich melden und sagen, hey, ich verstehe das nicht, können Sie mir nochmal helfen oder so, die haben dann auch gar keine Lust mehr, dann sage ich immer, tu mir bitte einen Gefallen, sag niemals, du verstehst es nicht, sondern du verstehst es höchstens noch nicht. Ja, ja. Weil es ist nur eine Frage der Zeit, auch wenn es 3 Jahre dauert, ich übertreibe jetzt mal, um den Satz des Pythagoras in Mathematik zu verstehen, du kannst es schaffen. Ja. Und wenn du schon sagst, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht, ich möchte das nicht, das werde ich niemals verstehen, dann ist deine Psychologie auch schon darauf vorbereitet, dass du es nicht verstehen kannst. Mhm. Auch wenn du nicht sagen kannst, es fällt mir schwer und ich werde es verstehen, sag zumindest nicht, dass du es nicht verstehen wirst. Ja. Auch ganz kurz, um unseren Weg jetzt abzuschließen, würde ich vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, ich glaube auch, dass wir beide einen Vorteil haben. Also es hat sich bei dir ja auch so ein bisschen angehört, als hättest du keinen einfachen Weg gehabt durch die Schule oder zumindest Ups and Downs. Und du bist ja auch über, ja, du bist ja quasi über die Realschule und mit einer eingeschränkten Realschulempfehlung oder so hast du ja, glaube ich, gesagt, oder Real und Haupt, bist du ja dann zur Real, ja, und dann sowas. Am Ende sogar noch zum Gymnasium gegangen. Und ich glaube, ja. Ähnlich war es ja auch bei mir. Ich habe ja auch mal eine Klasse wiederholt, muss man dazu sagen. Ich bin vom Gymnasium geflogen, habe wiederholt, bin dann doch wieder aufs Gymnasium. Und ich glaube, dadurch, dass wir diese Ecken und Kanten von diesem Bildungsweg auch irgendwie mitgenommen haben, ist es für uns, glaube ich, auch manchmal einfacher, Schüler zu verstehen. Und jetzt fährt bei mir gerade vor dem Fenster ein fetter Rasenmäher lang und ich glaube, das hört man in der Aufnahme. Scheiße. Egal. Entschuldigung dafür. Auf jeden Fall glaube ich, wir haben viel mehr Verständnis dafür, wenn etwas Kindern nicht so leicht fällt wie anderen vielleicht. Ne? Weißt du, was ich meine? Weil wir kennen das alles. Ja, auf jeden Fall. Wir waren auch da, wo die waren. Genau, wir haben das Gleiche durchgemacht. Also nicht jedem fällt es halt so in den Schoß. Ne? Viele müssen auch ein bisschen dafür hustlen, kämpfen. Ja, und bei mir ist das zum Beispiel auch so, klar, ich bin der Jüngste von 7 Kindern übrigens. Also ich habe noch 6 Geschwister, die sind alle älter. Da muss ja jedem die Hand küssen. Ja, theoretisch schon, auf jeden Fall. Also ich liebe meine Geschwister auch alle auf jeden Fall. Und küsse auch, wenn sie wollen, gerne ihre Hand und ihre Füße. Außerhalb der Corona-Zeit. Ja, klar, um die und um mich zu schützen. Ja. Aber okay, was wollte ich jetzt sagen? Entschuldigung, ich habe dich voll unterbrochen, sorry. Nein, alles gut. Ich weiß, wie schwer es ist, als Erster auch oder als Vorreiter etwas zu machen oder zu schaffen, wo deine Eltern zum Beispiel dir nicht, aber nicht, also die haben mich persönlich sehr, sehr unterstützt, aber die konnten mir nicht sagen, wie das war, weil zum Beispiel meine Mutter ist Analphabetin. Okay. Meine Mutter ist übrigens die beste Mutter auf der Welt und ich liebe sie über alles und ich habe ihr wirklich auch übrigens nebenbei erwähnt, ihr Fuß geküsst, als ich zu Hause ausgezogen bin. Aus Respekt einfach. Nicht, weil sie, also ich habe gesagt, Mama, mach mal deine Augen zu und habe ihr wirklich die Füße geküsst. Okay. Weil sie einfach so wertvoll ist. Du bist ein guter Mensch. Finde ich gut. Nein, meine Mutter ist ein guter Mensch. Aber du bist auch mein gut. Vater zum Beispiel hat, glaube ich, danke, das ist dein schöner und guter Blick. mein Vater hat zum Beispiel zwar eine Schulbildung, aber auch, glaube ich, nur Grundschule in der Türkei damals gemacht. Also die wussten selber nicht, wie das hier in Deutschland so ist. Was wird da wirklich unterrichtet? Und selber konnten sie es auch nicht verstehen. Und jeder Ausländer oder jeder Türke wird auf jeden Fall auch verstehen, da kommt dein Vater mal, du bist 12, 13, 8 oder 9 und zeigt dir einen Brief vom Amt oder vom Rechtsanwalt und sagt so, ja, lies mal, was steht da drin, erklär mir das mal. Ja, und so, du so, ja, keine Ahnung, verstehst gerade mal so Deutsch, ne, und das, was in der Schule ist, und dann musst du so ein Hochdeutsch und Beamtendeutsch vor allem kennst. Und dann musst du das noch deinen Eltern noch erklären, ne? Ja, genau, und so, dass sie es verstehen. Und da habe ich zum Beispiel auch sehr, sehr Schwierigkeiten gehabt. Okay, ich hatte meine Geschwister, die dann auch studiert haben, selbstständig waren und hin und her. Also die waren da auch mal echt ein Vorbild für mich. Und aber nichtsdestotrotz ist es schwerer für einen, der aus einem sozialen, also nicht schwachen, sondern einem anderen sozialen Umfeld in der Schule ist und in der Bildung ist und in der Wissenschaft ist, als für jemanden, der damit aufgewachsen ist. Ja, ja. Zum Beispiel, ich hatte im Referendariat Mitreferendare, dessen Eltern Schulleiter oder auch Lehrer waren. Für die ist das ja locker, weil die wissen, wie es abläuft, die wissen, was passiert, die kriegen Unterstützung. Aber für mich war das so, ich war der Erste in meinem Umkreis, der überhaupt ins Referendariat, also ein Referendariat gemacht hat als Lehrer. Ich kenne keinen Lehrer, ich habe vorher nie Lehrer kennengelernt. Ist so. Bei mir, glaube ich, auch und ähnlich. Ich habe in meiner ganzen Familie und Freundeskreis bin ich einer der wenigen Akademiker. Also in meiner Familie bin ich aktuell der Einzige, außer angeheiratet. Ansonsten, ja. So im Freundeskreis habe ich auch weniger Akademiker, muss ich sagen. Jetzt so durch, so mit euch, ne, so mit unseren Jungs so, aber ansonsten so privat habe ich auch weniger mit Akademikern zu tun, muss ich sagen. Ja, aber das ist auch eine Generationssache. Also zum Beispiel meine Geschwister sind auch teilweise Akademiker, selbstständig, haben sich fortgebildet, alle sehr erfolgreich, mit beiden Füßen im Leben. Mhm. Aber es ist schon schwer, weil ein anderer Professor aus der Uni, den habe ich dir letztens vorgestellt. Bei der Demo, ich erinnere mich. Genau. Und der hat das auch einmal sehr schön beschrieben. Also eure Eltern, also die erste Einwanderergeneration, die haben euch quasi in einen Raum geschickt, der komplett dunkel war. Und ihr müsstet zusehen, wie ihr den Raum erleuchtet und quasi Erfolg habt und euch weiterbildet. Und ihr werdet dann euren Kindern quasi, also eure Kinder nicht quasi reinschieben in diesen dunklen Raum, sondern ihr werdet die Kinder an der Hand nehmen und mit ihnen in den Raum gehen, der schon durch euch erleuchtet ist und denen nur noch sagen, guck mal, das ist das, das ist das und das ist das. Und das ist echt so. Also, wie gesagt, auch mein Vater, meine Mutter, vollster Respekt und ich, dank denen und dank Gott natürlich auch, bin ich heute da, wo ich jetzt bin, weil vor allen Dingen mein Vater hat immer gesagt, lies. Aber man muss auch dazu sagen, die Generation unserer Eltern, die hat auch deutlich mehr Möglichkeiten gehabt mit weniger Abschluss oder mit weniger Bildung als wir heute. Ne? So, wenn ich das zum Beispiel bei meinen Eltern sehe, meine Großeltern sind komplett irgendwie, also gerade bei meinem Vater, so komplett irgendwie Osteuropäer. Und die sind alle mit dem Zweiten Weltkrieg irgendwie nach Deutschland gekommen, haben alles aufgegeben und waren dann erstmal einfach nur Arbeiter. Und mein Vater, der zum Beispiel mit einem Hauptschulabschluss, war der am Ende wirklich bei der Telekom, der war erst Fernmeldetechniker, ist dann, als diese Internetschiene kam, dann quasi durch Fortbildung und Lehrgänge in so Bereiche reingekommen, wo am Ende, bevor er in Pension gegangen ist, wirklich nur Studierte saßen, ne? Also er war da der Einzige mit einem Hauptschulabschluss und alle, die dann so in unserem jetzigen Alter waren zu dem Zeitpunkt, das waren alle Studierte und er hat das über irgendwelche Kurse und Fortbildungen dann quasi geschafft, da reinzukommen und hat natürlich auch das Gleiche verdient. Und das wäre, glaube ich, heute unter den Umständen gar nicht mehr möglich. Ja, Zeit ändern sich, ne? Es ist vieles ist nicht unbedingt einfach geworden, aber anders. Apropos Zeiten, jetzt mal ein Beispiel. Zeiten ändern sich. Ich will dir gar nicht reingerätschen, aber wir haben schon wieder die Zeit voll geknackt hier. Was haben wir denn auf der Uhr? Auf der Uhr sind, führ mal den Gedanken noch aus und dann würde ich vorschlagen, dass wir rübergehen auf die Zitate, weil wir verlabern dazu wieder. Deswegen ganz. Wir müssen das vielleicht auch ein bisschen ausschneiden. Nein, also wir schneiden nichts raus. Wir sind ganz, ganz ehrlich und ganz authentisch. Deswegen, das läuft einfach so. Okay. Ich find's cool, Mann. Ja. So, nur wir haben uns das Ziel gesetzt, ein bisschen zu kürzen. Und deswegen dachte ich so, grätsche ich mal ganz kurz rein. Ja, ich habe das auch schon die ganze Zeit im Hinterkopf. Okay. Führ doch nochmal dein Beispiel aus, wenn du magst. Ja, das war nur ein Beispiel. Meine Nichte, also das ist ja die Nachfolgegeneration, das ist die Tochter meiner ältesten Schwester. Ja. Sie studiert jetzt auch auf Lehramt. Okay, cool. Und ich denke, rein psychologisch ist es für sie schon viel, viel einfacher, weil sie in Notsituationen mich fragen kann, so, ja, wie war das denn bei dir, was erwartet mich, wie läuft das eigentlich ab? Bei mir war das wirklich so, Referendariat, ich hatte wirklich, Guido, ungelogen, keine Ahnung, was mich erwartet. Ja, ging mir auch so. Wirklich, absolut gar nicht. Ich hatte nur Leute, die mich verrückt gemacht haben, dass es die schlimmste Zeit des Lebens wäre, bla bla bla. Also ich muss ehrlich sagen, es hat mir mega Spaß gemacht. Aber es wäre sehr zeitintensiv. Ja, also es war sehr schwer, aber wenn man am Ball bleibt und sich konzentriert und vielleicht sogar zu Hause eine Frau, an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank an meine Frau, die wirklich die 18 Monate mit mir geht mir genauso. Also bei uns war das auch so. Ja, die mich da unterstützt hat, Dinge durchgezogen hat, wo ich teilweise wirklich 12 Stunden am Schreibtisch oder länger stand und meine Frau vielleicht davon 5 Minuten gesehen habe, obwohl wir in einem Raum waren. Ja. Ist schon Wahnsinn, aber es war machbar. Es hat mir auch mega Spaß gemacht. Ich habe auch heftig viel gelernt. Also im Gegensatz zum Studium war das Ref wirklich inhaltlich Gold wert. Von der Schwierigkeit, aber auch wirklich, also von der Intensität doppelt und dreifach so krass. Also da hat man auf jeden Fall nochmal richtig was mitgenommen, finde ich. Okay. Okay. Lange Rede, kurzer Zitate. Sinn. Zitate. Sehr gut. Damit wir enden wieder mit den Zitaten. Soll ich erstmal eins von dir aussuchen? Und dann du wieder mir, eins wie von du mir. Willst. Mir, wie du willst. Also ich bin da völlig offen. Du kannst auch gerne mal den Aufschlag machen, wenn du möchtest. Okay, dann suche ich mir ein Zitat von dir aus. Ich glaube, letztes Mal war das auch anders. Ja, das kann sein. Okay, dann machen wir das diesmal so. Also, du hast 3 Zitate aufgeschrieben und ich werde das, was du auch hier fett markiert hast, das gefällt mir sehr. Auf jeden Fall. Und zwar, wir haben ja gesagt, Wissen ist, oder Bildung an sich ist, bevor ich das einmal vorlese, möchte ich da nochmal kurz drauf eingehen. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, Wissen und Bildung und Wissenschaft und Studium und so ist auch immer zu verstehen, to understand, stehen bleiben und sich umschauen. Stehen bleiben und sich umschauen. Behalte das mal im Hinterkopf, liebe Zuhörer. Und jetzt kommt dein Zitat. Willst du es vorlesen oder soll ich? Ich lese es vor und frage dich dann sehr gerne, wenn du möchtest. Ja. Das ist aus dem Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saint Exupéry oder so, ich kann das auch nicht so gut aussprechen, mein Französisch ist dann doch nicht so gut. Das Zitat ist von dem kleinen Prinzen, als er mit dem Fuchs redet, und zwar sagt dann der Fuchs zu ihm, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ja. Warum hast du das ausgewählt von meinen Zitaten? Und was verstehst du darunter? Ich hab echt überlegt, ob ich dir dieses Zitat, was auch eines meiner Lieblingszitate ist, schon mal erzählt habe. Es sind nicht die Augen, die blind sind, sondern es sind die Herzen. Mm. Okay. Immer wenn man so halt, wenn wir drüber gesprochen haben, dass wie kann ein Mensch so böse sein oder wie kann er das nicht verstehen, wie kann er keine Empathie zeigen? Ja. So, dann denke ich mir, okay, es sind nicht die Augen und nicht das Gehirn, was das nicht erkennt, sondern dein Herz ist es, das es nicht erkennt. Weil zu jeder Wissenschaft, finde ich, und zu jedem Wissen gehört auch Anstand. Mhm, ja, ja. Und allein das Wissen, das, ich nenne mal ein plattes Beispiel wieder, das ganz berühmte Beispiel vom Satz des Pythagoras. Nur wenn du weißt, wie dieser Satz des Pythagoras funktioniert, also wie der heißt, bringt es dir nichts. Du brauchst auch diesen Anstand, den zur richtigen Zeit auf richtige Art und Weise anzuwenden. Okay. Und dazu gehört auch immer, also das passt jetzt vielleicht beim Satz des Pythagoras nicht, aber egal bei welche Wissenschaft du erlangst, Mathematik, Philosophie auf jeden Fall, Theologie oder was weiß ich, was es an Wissenschaften alles gibt, also kann ich jetzt so aus dem Stegreif gar nicht alles aufzählen, aber ich finde, Bildung gehört auch immer dazu, also zu Bildung gehört auch immer, dass du dein Herz mitbildest. Ja, definitiv. Deswegen habe ich das auch ausgesucht, weil ich denke mir immer so, man lernt viel zu sehen mit dem Auge. Aber, und ich finde das auch so ein ganz wichtiges, so eine ganz wichtige Sozialkompetenz, auch irgendwie mit einem offenen Herzen zu sehen, dass du dann quasi auch mal hinter die Fassaden guckst, auch mal so Empathie ist ganz wichtig. Das sind alles so Soft Skills, finde ich, die kommen zu kurz, wenn du immer so an Leistung orientiert bist. Aber gleichzeitig gehört es ja auch dazu, sich sozial zu entwickeln. Und ich finde, das ist gerade auch in der heutigen Zeit in unserem Beruf einfach mega wichtig, dass wir die auch irgendwie zu Menschen erziehen und nicht nur zu irgendwelchen Zahnrädchen, die dann in der Wirtschaft gut laufen, ne, und dann alles in Gang halten. Ich finde es wichtig, dass die auch so reflektieren und hinterfragen. Und ich glaube, das kannst du nur, wenn du mit dem Herzen siehst und nicht einfach nur blind mit deinen Augen blind mit den Augen guckst. Ganz ehrlich, das ist blind mit den Augen schauen. Ja, sehr gut. Ja. Ja, also ich bin da ganz deiner Meinung. Ich finde das ein sehr gutes Zitat. Das Buch habe ich leider noch nicht gelesen. Kann ich dir ausleihen. Sollte ich mir vielleicht, ja, sehr gerne. Das ist wirklich so. Also ich finde es auch viel, viel wichtiger, dass wir die Schüler, also natürlich wissenschaftlich, inhaltlich ist es sehr, sehr wichtig, aber dass wir sie wirklich zu Selbstständigkeit erziehen, zu Empathiefähigkeit. Weil gerade das wirst du auch, ich weiß, ich habe auch viele in meinem Kollegium, die wirtschaftlich unterwegs sind, Top-Manager sind, an den Banken arbeiten oder sonst irgendwo. Okay. Und mittlerweile ist es auch in der Wirtschaft so, dass die Arbeitgeber nicht mehr so sehr gucken, dass du eine 1-0 hast, sondern auch gucken, dass du sozial mit in das Team passt, dass du teamfähig bist, Empathie zeigst, weil nur so hat eine Firma oder ein Unternehmen auch Erfolg. Ja, ja. Ja, das stimmt. Weil egal wie schlau du bist, egal wie gut du bist und egal wie viel Wissen du hast, wenn du damit nicht gut umgehen kannst und alleine quasi so ein Alleingänger bist und alles versucht, was um dich herum ist, runterzudrücken, damit du nach oben steigst, wird die Firma auf kurz oder lang oder die Abteilung oder die was weiß ich was, das Unternehmen nicht erfolgreich sein. Oder zumindest wird es kein angenehmes Arbeitsklima geben. Ja. Ich denke auch, man muss manchmal, und ich glaube, nur dann kann man auch so ein bisschen mit dem Herzen sehen, wenn man sein Ego auch ein bisschen runterfährt, ne? So, und man muss immer gucken, was ist der Sache eigentlich dienlich, ne? So, wenn du nur auf Zahlen aus bist und vielleicht auch gar nicht mit so einer gewissen Passion, sage ich mal, dabei bist, mit Gefühl, mit Herz, dann machst du es auch nicht richtig. Ne? So, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch etwas zu machen, wo man mit dem Herzen dabei ist. Und dann macht man das auch wirklich mit Leidenschaft. Und Leidenschaft schafft, glaube ich, auch sehr viel Kreativität. Und das ist ganz wichtig in vielen Berufen. Ja. Auf jeden Fall. Ich würde gerne, wenn ich jetzt ein Zitat aussuchen darf, aus deinen Zitaten wieder das Rumi-Zitat raussuchen, weil das fand ich auch wieder mega geil. Okay. Möchtest du das vorlesen? Ja, ich kann es gerne vorlesen. Also Rumi hat gesagt, erhebe deine Worte, nicht deine Stimme. Es ist der Regen, der Blumen wachsen lässt, nicht der Donner. Ja. Das habe ich ausgewählt aus folgendem Grund. Erstmal finde ich das wieder sehr schön geschrieben. Stimme ist gleichzusetzen mit Donner und Worte mit Regen. Nein, die Erhebung der Stimme ist, also die Erhebung, also sorry, nicht nein, nein, sondern nicht die Stimme an sich, sondern die Erhebung der Stimme. Ist wie der genau, Donner. Genau. Und die Erhebung der Worte. Ja, das meine ich ja. Ich finde das gut, weil es gibt ja dieses, er erhebt wieder seine Stimme, das ist ja immer in so einem Kontext, dass man meckert, Aggression und keine Ahnung was, ne? Aber wenn du Worte weise wählst, dann bringst du etwas zum Wachsen. Und ich glaube auch gerade wieder, so wenn wir wieder diese Erziehungssache sehen mit Schule, du kannst nicht alle retten, nicht alle Menschen, aber ich glaube, wenn du deine Worte weise wählst und gut wählst, dann erreichst du jemanden, nicht alle, aber dann erreichst du einige mehr, als wenn du deine Stimme erhebst und kannst auch viel mehr bewegen. Du kannst viel mehr Veränderung schaffen. Und wenn du deine Stimme erhebst oder der Donner bist, dann ist ja wie bei Kindern, ne? Wenn es donnert, dann versteckt man sich. Und wenn man seine Stimme erhebt und schreit, dann entwickeln die Menschen eine gewisse Passivität. Und wenn du weise Worte wählst, holst du die vielleicht zu dir hin und erreichst die Menschen. Und dann entsteht Wachstum. Wie erhältst du denn weise Worte, Guido? Ich glaube... Also wie erhebst du deine Worte? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Weise Worte? Also... Nein, erhebe deine Worte, sagt der Rumi, und nicht deine Stimme. Wie man die Stimme erhebt, ist, glaube ich, leicht. Ja. Also das ist verständlich, dass man einfach lauter wird, jemanden anschreit, anbrüllt oder sonst irgendwas. Ja. Vielleicht sogar beleidigend wird oder seine Macht ausspielt. Ich glaube, aber wie erhebt man seine Worte? Wie erhebe ich mein Wort? Es kommt drauf an, wie man... Ja, du meldest dich und wirst drangenommen, dann darfst du dein Wort erheben. Nein, ich glaube, es ist ja auch ganz wichtig, wenn man da auf Erheben eingeht, etwas zu sagen, was relevant ist. Also man sagt ja auch vielleicht vor Gericht oder bei einer Hochzeit oder so, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, aber der möge sein Wort erheben oder irgendwie sowas oder erhebt eure Worte. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, zur richtigen Zeit etwas zu sagen, etwas in Worte zu fassen, das Relevanz hat und gleichzeitig auch irgendwie, es muss passen im Kontext und es muss die Leute erreichen, also es muss die Leute berühren, weißt du? So, und ich glaube, du musst halt deine Message, also wenn ich jetzt aufs Kommunikationsmodell eingehe, es gibt einen Sender und Empfänger und dazwischen ist die Nachricht, die wird kodiert, das sind dann die Wörter und du musst die Wörter oder deine Nachricht so kodieren, dass die beim Empfänger richtig ankommen. Ja. Und das würde ich mit Worte erheben sagen. Ne? So oder auch vielleicht so ein Stück weit mit erhebe dein Wort, vielleicht auch sowas zu erkennen. Ja? Erhebe dein Wort, erkenne einen Missstand, erkenne oder bewege etwas oder, ne, weißt du, so in die Richtung. Oder verstehe etwas. Ja, ja. Also das verstehe ich auch. Erhebe deine Worte ist natürlich, das, was du gesagt hast, auf jeden Fall, unterschreibe ich dir so und stimme ich überein, aber ich glaube, dazu gehört auch, dass man sich weiterbildet. Und jetzt komme ich auch wieder zurück zu deinem Zitat. Wie bilde ich mich weiter? Nicht, indem ich nur mir das Wissen aneigne und im Kopf habe, im Gehirn habe und das abgespeichert ist, sondern dass mein Herz auch mitlernt. Ja, ja. Dass ich nicht unbedingt auf die Quantität der Worte achte und auf die Lautstärke. Qualität. Und dadurch ein Gewitter oder ein Donner herbeirufe, sehr gut, das Wort hat mir gefehlt, dass ich ein Gewitter oder ein Donner herbeirufe, sondern dass ich mit der richtigen Auswahl und der korrekten Durchführung der Sprache, das heißt nicht nur, dass ich meine Zunge, meine Lippen und meine Stimmbänder bewege, sondern dass es vom Herzen kommt. Und ich finde, dass das spürt man auch, wenn etwas vom Herzen kommt, kommt ein Wort ganz anders an, als wenn es einfach so dahergesagt ist. Und wenn du das im Hinterkopf hast und diese Worte oder dann diesen einzigen Wort, also indem du dieses eine Wort erhebst, viel mehr Auswirkungen hast, auf dein Gegenüber, als wenn du da rumschreist oder sonst irgendwas. Ja. Ich glaube auch, du erntest, was du siehst. Und wenn du, sag ich mal, qualitativ gute Worte bringst, dann erntest du auch was. Und wenn du Donner herbeirufst oder herbeiführst, dann zerstörst du vielleicht diese Ernte oder bekommst gar nicht erst eine, weißt du? Kleiner Flashback. Der Donner und der Sturm zerstört vielleicht eine Rose und es bleibt nur noch Unkraut, ja. Aber der Regen sorgt dafür, dass die Rosen wachsen. Oh, sehr gut, sehr gut. Ja. Ich würde gerne noch ein abschließendes Zitat bringen, das hat mein Chef immer gesagt, als ich noch an der Uni gearbeitet habe. Der hatte nämlich ein ganz tolles Verständnis von Bildung oder generell in der Bildung zu arbeiten. Und der hat immer gesagt, leben und lernen ein Leben lang. Damit ist gemeint, wenn man in der Bildung arbeitet, muss man auch immer lernen. Und ich glaube, davon werden wir als Lehrer auch nicht verschont sein. Wir werden auch immer wieder neue Jugendgruppen haben. Die werden immer andere epochale Probleme haben. Was für uns, wir waren früher süchtig nach Gameboys und Pokémon Rot und Blau, die sind heute süchtig nach Fortnite und Fidget Spinner oder was auch immer, was alles, ne? Ist schon wieder ich weiß, genauso wie der Bottle Flip. Aber was ich damit sagen möchte, ist, jede Epoche oder jede Generation hat ja immer seine eigenen Probleme zu bewältigen. Und da bleibt es für uns auch nicht aus, weiter zu lernen. Wir müssen quasi mit den neuen Generationen lernen, umzugehen. Und das können wir nur, wenn wir uns mit ihnen beschäftigen. Kannst du noch mal kurz wiederholen, was dein Chef gesagt hat? Leben und lernen ein Leben lang. Und das fängt mit dem Studium an, oder was hast du gerade gesagt? Ja, generell mit Bildung. Ne? Wenn du irgendwie in der Bildung bist oder weiterkommen willst und dich entwickeln willst. Wenn du leben willst, musst du lernen. Finde ich auch. Also sonst machst du ja immer das Gleiche. Da muss ich dir ein wenig widersprechen. Und zwar in derlei Hinsicht, dass ich denke, dass Bildung und Fortbildung und Lernen niemals aufhört, sondern durchweggehend anwesend ist. Von dem ersten Tag deiner Geburt, vielleicht sogar schon im Leibe deiner Mutter, also ziemlich sicher schon. Und egal, was du machst, ob du Schichtarbeiter bist, in einer Zeitfirma arbeitest oder um Geld bettelst oder Professor, Doktor an der Universität bist, Bill Gates bist oder sonst irgendwas, das Lernen hört niemals auf. Ja. Ja, aber das hängt ja auch damit zusammen, dass sich äußere Einflüsse prägen. Ne? Genauso wie jetzt, dass wir unseren Zuhörern, die bis hierhin durchgehalten haben, die werden dann merken, dass wir, was heißt merken? Die werden vielleicht jetzt darüber nachdenken, wie haben wir die geprägt? Was haben die heute gelernt? Weißt du? So, und obwohl die uns nur zugehört haben, haben die vielleicht auch was mitgenommen und vielleicht haben wir auch bei denen geregnet, damit deren Blumen wachsen. Ja. Ja, also. Willst du noch was sagen? Nee, eigentlich können wir jetzt so langsam. Weil dann würde ich jetzt einfach mal sagen, Hassan, was hast du heute gelernt? Also, ganz ehrlich, ich habe heute gelernt, dass Bildung nicht nur im Verstand, also im Gehirn stattfindet, die Weiter- und Fortbildung, sondern dass auch wirklich dein Herz mitdenken muss, mitfühlen muss. Und ich denke, ich kann es am besten, indem ich mir Dinge aufschreibe. Und durch die Schrift, ich stelle mir das dann immer so vor, dass was ich aufschreibe oder mir notiere, durch meine Hand, durch meinen Arm in mein Herz geht und von meinem Herz in meinen Kopf. Okay, ja. Also so stelle ich mir das Lernen mal vor. Durch die Hand, in das Herz, in den Kopf. Ja. Was hast du heute gelernt, Guido? So vieles. Ich glaube, beim Lernen ist es einfach wichtig, dass man es will. Das würde ich ganz einfach, ganz plump. So, wenn man will, kann man immer lernen. Und es ist auch egal, was. Ich finde, das war ja auch immer so Thema. Wir haben auch gesagt, im Studium hat uns ja einiges mehr interessiert. Und ich glaube, natürlich ist so eine gewisse Allgemeinbildung für eine erfolgreiche Teilnahme oder für eine gute, sag ich mal, für ein gutes Zusammenleben in der Gesellschaft wichtig. Das macht eine Gesellschaft auch zukunftsfähig. Aber ich glaube, wenn man Bock hat und wirklich Lust hat, so zu lernen, dann ist es egal, was du lernst. Du kannst alles lernen. Ne? So, man kann in jedem Bereich irgendwie aktiv werden und sich irgendwas aneignen. Und, und man sollte da manchmal auch ein bisschen seiner Muße folgen. Was interessiert einen? Was bewegt einen? Was fühlt man auch? Ne? So mit Leidenschaft, so mit Herzen dabei sein. Weil mit dem Auge siehst du nur das Wesentliche. falls wir jetzt unter den Zuhörern welche haben, die noch gar nicht wissen, was sie studieren sollen, ne? Weil das, da kommt ja immer, ja, was soll ich studieren, was soll ich machen? Ich weiß nicht so recht. Erstmal entspannt bleiben. Alle kochen auch nur mit Wasser. Ja, man und hat ich auch finde, Zeit. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn man. Ja, ich finde es auch überhaupt gar nicht schlimm, das werdet ihr dann im Nachhinein noch merken. Wenn ihr mit etwas anfängt, aber merkt, okay, ihr könnt es vielleicht schaffen, aber ihr werdet damit nicht glücklich, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn ihr mal ein Studium abbricht und was anderes macht. Ja. Ganz ehrlich, lieber bin ich 5 Jahre zu lang an der Uni, als mein Leben lang dann mit etwas zu verbringen, wo ich nicht mit glücklich werde. Sehe ich ganz genauso. Das ist ganz, ganz wichtig. Kann ich nur an jedem Zuhörer ans Herz legen. Und ich glaube, also ich glaube nicht, ich möchte euch nochmal allen Zuhörern sagen, dass ich hoffe wirklich aus tiefstem Herzen, dass der Ton diesmal besser ist. Ich auch. Und alles, was ich und Guido gesagt, also Guido und ich, wollen ja, der Esel nennt sich ja immer zuerst oder zuletzt, oder wie war das? Der Esel nennt sich zuerst, damit ist gemeint, dass du kein Esel willst und deswegen dich nicht als erstes nennt. Deswegen, Guido und ich haben unsere Worte wirklich aus dem Herz gewählt und alles, was wir sagen, ist immer ganz ehrlich und entspricht eigentlich, also immer der Wahrheit. Deswegen, wir sind wir und ich hoffe, ihr hattet heute Spaß gehabt, habt einiges mitnehmen können. Es war nicht zu lang für euch. Wir werden wirklich weiterhin dran arbeiten, dass es nicht zu lang wird. Ja, wir reden zu viel von uns selbst und schweifen immer ab, ist mir aufgefallen. Besonders du. Vielleicht machen wir nächstes Mal direkt so, ich rede zu viel, tut mir noch mal alles gut, Mann, ist doch schön. Das hat ja auch Charme, wir sind authentisch. Wir schneiden hier nichts. Ja. Das ist wichtig. Vielleicht fangen wir nächstes Mal einfach mal so, um es ausprobiert zu haben, mal direkt mit den Zitaten an. Ja, finde ich auch. Weil das ist so, finde ich, die Essenz unseres Podcastes. Und alles, was danach kommt, ist zwar dann auch wichtig, meiner Meinung nach, aber das Wichtigste hat man dann. Ich glaube aber auch, die Folgen sind ja auch so lang, weil wir erstmal von uns selber ganz viel am Anfang erzählen. Und wir sind ja in so einer Kennenlernphase mit unseren Zuhörern. Es wird sicherlich weniger. Ja. Okay. War wieder für mich auch eine sehr schöne Folge heute, die wir aufnehmen konnten. War wieder sehr, mit sehr viel Tiefe und hat auch wirklich so, wenn man jetzt die Quantität und Qualität misst, überwiegt hier auf jeden Fall wieder die Qualität. Auch wenn wir länger gebraucht haben, haben wir trotzdem mit wenig Worten viel gesagt, glaube ich. Ja, ich hoffe auch, das ist unser Ziel. Alles klar. Ich hoffe, dass wir der Regen waren, der über eurer Seele war und euch abgekühlt hat in diesen warmen Tagen. Okay, dann würde ich jetzt sagen, tschüss, liebe Zuhörer, und schaltet nächste Woche wieder ein, oder? Auf jeden Fall. Nächstes Mal wieder einschalten. Ganz ehrlich, euer Lieblingspodcast mit Guido und Hassan. Alright, ciao, ciao. Ciao.